Kapitel 3 Pronomen Personalpronomen Er, ich, ihm Übung 2 Mich oder mir Dich oder dir Akkusativ oder Dativ Ergänzen Sie mündlich oder schriftlich Beispiel A Ich Für wen ist das Geschenk? Für mich. Wem gehört die Tasche? Mir. A. Ich. Für wen ist das Geschenk? Für mich. Wem gehört die Tasche? Mir. B. Eva. Für wen ist das Geschenk? Für Sie. Wem gehört die Tasche? Ihr. C. Ihr. Für wen ist das Geschenk? Für euch. Wem gehört die Tasche? Euch. D. Wir. Für wen ist das Geschenk? Für uns. Wem gehört die Tasche? Uns. E. Du. Für wen ist das Geschenk? Für dich. Wem gehört die Tasche? Dir. F. Tim. Für wen ist das Geschenk? Für ihn. Wem gehört die Tasche? Ihm. G. Sie. Für wen ist das Geschenk? Für Sie. Wem gehört die Tasche? Ihnen. H. Fritz und Emma. Für wen ist das Geschenk? Für Sie. Wem gehört die Tasche? Ihnen.